Mit diesem Geld sollen nicht zuletzt anstehende Rückzahlungen an den Internationalen Währungsfonds sowie die Europäische Zentralbank finanziert werden. Allein morgen werden beispielsweise 3,4 Milliarden an die EZB fällig. Darüber hinaus sind 10 Milliarden Euro der ersten Hilfstranche für die Wiederherstellung der griechischen Banken reserviert. Die restlichen 3 Milliarden sollen jedoch erst im Herbst ausbezahlt werden, sofern Griechenland die vereinbarten Reformschritte umgesetzt hat. Damit bleibt es auch beim dritten Hilfsprogramm für Griechenland bei der bisherigen Rettungsphilosophie. Finanzielle Unterstützung gibt es nur gegen konkrete Reformschritte. 3 Jahre wird das neue Programm laufen. Bis zu 86 Milliarden Euro wollen die Gläubiger dabei über den ESM bereitstellen. Die Laufzeit der Kredite beträgt dabei durchschnittlich 32,5 Jahre. Dennoch besteht die Hoffnung, dass die europäischen Gläubiger am Ende besser wegkommen als veranschlagt, erklärt die zuständige EU-Kommissionssprecherin Annika Breithardt. Die gut 86 Milliarden Euro sind für das gesamte Programm vorgesehen, aber wenn die Dinge gut laufen, dann könnte die Summe deutlich kleiner ausfallen. Zum Beispiel, wenn sich der Internationale Währungsfonds an dem Programm beteiligen wird. Das würde natürlich die Summe reduzieren. Oder wenn sich Griechenland auch wieder selbst Geld an den Kapitalmärkten besorgen kann, wie bereits im letzten Jahr geschehen. Das würde natürlich auch die Mittel für das Programm reduzieren. Und doch bleiben viele Fragezeichen. Denn erst im Herbst will der IWF entscheiden, ob er sich erneut an der Griechenland-Rettung beteiligen wird. Die Rede ist von bis zu 16 Milliarden Euro. Bis dahin muss jedoch allerdings die weiterhin offene Frage der Schuldentragfähigkeit geklärt sein. Einen klassischen Schuldenschnitt lehnen die Eurofinanzminister weiterhin kategorisch ab. Kein Euroland will auf die Rückzahlung von Hilfsgeldern verzichten. Daher spricht vieles für einen indirekten Schuldenschnitt, also noch längere Kreditlaufzeiten von bis zu 60 Jahren und eine weitere Absenkung der Zinsen. Darüber wollen die Eurofinanzminister bereits im Herbst entscheiden. Doch auch die griechische Regierung muss liefern. Dazu gehören eine umfassende Reform des Rentensystems sowie der Mehrwertsteuer, höhere Unternehmens- und Luxussteuern, die Reform der Finanzverwaltung, Maßnahmen zur beruflichen Bildung, Bürokratieabbau, die Absenkung der Militärausgaben und vieles andere mehr. Die jeweiligen Reformschritte sind dabei zeitlich genau vorgegeben, nur dann fließen die Rettungsmilliarden. Gleichzeitig hat sich Athen auch zu umfassenden Privatisierungen verpflichtet, die in den nächsten Jahren erstaunliche 50 Milliarden Euro erlösen sollen. Über die endgültige Ausgestaltung des Privatisierungsfonds soll erst im Herbst entschieden werden, aber die Zahl von 50 Milliarden beruht auf sorgfältigen Berechnungen. Verteidigt die Kommissionssprecherin das Projekt. Ob sich aber Einnahmen in dieser Höhe tatsächlich erzielen lassen, wird nicht zuletzt in Brüssel von vielen bezweifelt.